Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Hallo und herzlich willkommen zu Frequency. Mein Name ist Christian Grasse und in der nächsten Stunde gibt's hier wie jeden vierten Donnerstag im Monat freie Netzklänge zu hören. Und heute am Valentinstag gibt's sogar ein paar Liebeslieder, obwohl ich das eigentlich gar nicht so geplant hatte. Denn, um ehrlich zu sein, kann ich mit diesem merkwürdigen Feiertag überhaupt gar nichts anfangen. Trotzdem, wir werden eine musikalische Liebeserklärung hören und zwar an einen toten Beatle. Um elektronische Briefe wird's gehen, vielleicht sogar um elektronische Liebesbriefe. Und außerdem gibt's wie immer eine bunte musikalische Mischung, die man dieses Mal auch als bunten Blumenstrauß beschreiben könnte. Es gibt Krautrock aus Salt Lake City und Trip-Hop für Ballerinas. Was genau dahinter steckt, gibt's später in der Sendung. Los geht's mit den wunderbaren Tiger Waves. Und dieser Song hier könnte kaum besser passen. From the Start. Tiger Waves mit From the Start. Don't Be Yourself heißt die passende EP dazu. Die gibt's bei Bandcamp und dort sind auch noch eine ganze Menge mehr Stücke von der Band zu finden. Das Debütalbum zum Beispiel. Only Good Bands Have Animal Names heißt es. Nur gute Bands haben Tiernamen. Und dabei wird schon klar, das US-amerikanische Nord-Süd-Duo ist Beatles fixiert. Dahinter stecken die beiden Songwriter James Marshall und Reid Comstock. Während James in Chicago an Texten feilt, arbeitet Reid ein ganzes Stück weiter südlich in Austin an einer passenden Melodie und die knapp 1800 Kilometer Distanz überbrücken die beiden einfach mit Filesharing. Per E-Mail, Dropbox und CD-Versand teilen sie ihre Songideen, aber eben nicht nur das, sondern auch ihre Liebe zu den Beatles. Und einer hat es den Tiger Waves besonders angetan. Wir hören einen Song, der die Liebe demonstriert. I Love You, George Harrison. City sleeps, my friends are

God Help Us von Albino Father aus Salt Lake City. Ein gewisser Matt Hones steckt hinter diesem Projekt. Auf Facebook beschreibt er das so: Jams from Matt's brain. They come to life via the efforts of some good people. That's about it. Insgesamt 5 Freunde helfen ihm bei der Umsetzung seiner musikalischen Ideen und die sind ziemlich vielseitig und reichen von Blues bis Indie-Pop und wie wir am Ende der Sendung noch hören werden, hat seine Musik auch einen starken psychedelischen Touch, der so ziemlich überzeugend nach Krautrock klingt. Bevor wir aber jetzt in die etwas experimentelle Schiene gehen, bleiben wir noch im Pop- und Singer-Songwriter-Bereich und zwar mit 2 weiteren sehr talentierten Solokünstlern, Learning Music und direkt im Anschluss Jazz Pat. Thank you. wakes up at 3. Idle No More von Jazzpet aus Montreal, Kanada. Erstaunlicherweise entstand dieser Song innerhalb von gerade mal 24 Stunden. In der Nacht am 11. Januar schrieb Ethan Feldman diesen Text und die Musik dazu. Am nächsten Abend nahm er dann mit Freunden das Stück auf und am darauffolgenden Morgen veröffentlichte er das Stück im Netz. Und so scheint das öfter zu funktionieren bei Jazzpet. Ein typisches Beispiel für die Möglichkeiten eben, die das Netz und die digitale Aufnahme- und Produktionstechniken heute erlauben. Etwas aufwendiger ging es sicherlich beim nächsten Song zu. Dafür machen wir einen Sprung nach Dänemark und zwar zu Dead Rocks. Die kennt vielleicht der ein oder andere. Dead Rocks waren nämlich und sind auch noch auf Tour im Augenblick mit Efterklang. Das passt musikalisch auch ganz hervorragend zusammen, wie ich finde. Hier der Beweis, wir hören Battle Hymn for the Fox Father. Committees with watery eyes and faces all gritty. Call me a quitter. This battle is lost to the newborns and foster homes raised at low cost and logins for Twitter. Heavy hitters and pro-eco acts are discouraged by Texas who rely on facts that foxes aren't bitter. Quitter. This battle is lost to the newborns and foster homes raised on low costs and logins for Twitter. Die Ukulele Clan Band war das mit About Chamaca. Der Song eröffnet das gleichnamige Album der Spanier. Gestoßen bin ich darauf durch den Commons Baby Podcast. Ein Musikpodcast aus Spanien ist das, der genauso wie ich hier bei Frequency jeden Monat ausgewählte freie Songs aus dem Netz vorstellt. Das natürlich auf Spanisch. Und ja, wer da mal reinhören will, commonsbaby.com lautet die Webadresse. Wir machen jetzt einen musikalischen Schnitt, und zwar gleich im doppelten Wortsinn. Weiter geht's nämlich mit ganz anderen Klängen als bisher in der Sendung, und die sind mehr oder weniger zusammengeschnitten. Genova 7 vereint nämlich am Computer Samples aus alten Jazzplatten, dann kommen noch Hip-Hop-Beats dazu und sphärische Elektroklänge tarnen sich auch noch in den Songs. Sein neuestes Werk hat er kürzlich bei dem Netlabel Dusted Wax Kingdom veröffentlicht. Und weil die ganz und gar wunderbar sind, die Songs, die dort erschienen sind, hören wir auch gleich zwei davon. Slum Ballerina und Chasing Tomorrow von Genova 7. And they're waiting. They're waiting for you. Thank you. Chasing Tomorrow von Genova 7, davor lief Slum Ballerina, ebenfalls von Genova 7, alias Michael J. Sirois aus Boston. Der bezeichnet sich selbst als Downtempo Trip-Hop Artist and Independent Filmmaker, so schreibt der Amerikaner es jedenfalls auf seiner Facebook-Seite. The Sounds of Sector 7 heißt sein neuestes Album, gleich 30 Stücke sind darauf zu finden und die erzählen eine wirklich interessante, fiktive, postapokalyptische Geschichte. Und zwar geht es dabei um eine versunkene Stadt, die wurde durch eine unbekannte Katastrophe zerstört und nur ein paar Ton- und Musikaufnahmen haben überlebt. Und das Album versucht nun eine musikalische Rekonstruktion dieser Klänge, also wirklich ein sehr interessantes Sci-Fi-Konzept für ein Album. Weniger düster, aber ebenso beatlastig geht's nun weiter. Und zwar mit der zweiten Beat Garden Compilation vom Gergas Netlabel. Wir hören zwei Stücke von Brock Berrigan und Mute Speaker. This isn't the last we will be seeing of Brock. Yeah. Do You Think von Mute Speaker und davor lief Welcome to the Family von Brock Berrigan. Beide Stücke sind Teil der zweiten Beat Garden Compilation. Die erschien zum vierten Geburtstag des Gergas Netlabels. Die Blockrebellen schreiben dazu: Auf der 20 Tracks starken Compilation vereinen die Kollegen talentierte Beatmaker aus der ganzen Welt. Eine wunderbare Mischung aus Beat, Bass und elektronischer Musik. Herrlich hörbar, mit echten Perlen verziert. Ja, und das kann ich nur so unterschreiben. Download- und Infolinks zur Compilation gibt's nicht nur bei den Blogrebellen, sondern auch im Blog zur Sendung auf radiofrequency.net. Dort könnt ihr übrigens auch alle bisherigen Sendungen nachhören und ja, wenn ihr wollt, auch die Sendung als Podcast abonnieren. Apropos wollen, ich will, dass ihr euch die nächste Band anhört und zwar so genau und so oft es geht. Zero Call heißt das jetzt folgende Duo aus London. Das hat so, obwohl es aus England kommt, seine musikalische Heimat beim italienischen Netlabel Starquake Recordings gefunden und als Inspiration geben die Musiker Daft Punk, Röyksopp, Justice und Tangerine Dream an. Wir hören gleich zwei Songs von ihrer aktuellen Download-EP, die heißt A Struggle Between Right or Wrong. Thank you. A40 von den wirklich großartigen Zero Call. Davor hörten wir Say Hello to Devil, ebenfalls von Zero Call. Beide Songs findet ihr bei dem italienischen Netlabel Starquake Recordings. A Struggle Between Right or Wrong heißt die Download-EP. 6 Stücke sind drauf und zur Beschreibung liefern die Labelmacher folgende Worte. Modern Electro Sounds combined with Dark Ambient and 80s Music. Insgesamt ganz und gar empfehlenswert. Und da diese Sendung ausschließlich aus Musikempfehlungen besteht, gibt es wie immer eine detaillierte Playlist samt Download-Links im Netz, und zwar auf radiofrequency.net. Und eine Empfehlung muss ich unbedingt noch aussprechen. Vorhin habe ich die Ein-Mann-Band Albino Father ja schon mal erwähnt. Matt Hones aus Salt Lake City durchläuft in seinen Alben ja so ganze Musikgenre, unter anderem den in Deutschland entwickelten Sound der 60er und 70er. Bands wie Can oder Neu galten dem Amerikaner da als Inspiration. Hier das wohl am engsten verwandte Stück von ihm, das tatsächlich so klingt, als wäre es in einem Düsseldorf der 70er Jahre entstanden. Und damit sage ich Tschüss, mein Name ist Christian Grasse und das hier ist Albino Father mit einem Aufruf an die alten Krautrocker: Don't you forget about you.